deine Kiste ist nicht gerade gut gepflegt. Die Bremse ist locker, die Hupe ist heiser, der Motor war früher bestimmt mal viel leiser. Die Kiste ist nicht gerade gut gepflegt. Die Reifenprofile sind längst nicht mehr die besten. Der Auspuff dient nur noch, die Luft zu verpesten. Läuft ja wirklich wie geschmiert.